Nachrichten. Die AfD wird zweitstärkste Kraft in Deutschland mit 19% laut Wahlumfragen. Die SPD fällt dahinter mit 17%, minus 1%. Dieser beängstigende Trend liefern die Prognosen, gemäß derer die AfD weiter an Zulauf beschert wird. In Ermangelung der Tatsachen ist dies einzig auf die Führungsschwäche des Bundeskanzlers Olaf Scholz zurückzuführen. Ebenso schlecht läuft es für die Grünen, die nur mäßige 15% vereinen. Die AfD kommt auf 6%, minus 1 Prozentpunkt. Wohingegen die Linke auf nicht einmal 4% der Wählerstimmen laut Umfragen käme und somit den Einzug in den Bundestag verpassen würde. Der indische Premierminister Narendra Modi wird im Weißen Haus zu Gesprächen erwartet. Joe Biden, der den chinesischen Präsidenten Xi Jinping herabwürdigte, lobt seinen Gast Narendra Modi. Die USA wollen Indien von Russland als in Frage kommenden Waffenlieferanten abkoppeln. Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt. Die USA suchen sich Verbündete im Indo-Pazifik-Raum, während Indien sich mehr oder minder neutral verhält. In Erwartung von Veränderungen haben der UN-Generalsekretär Antonio Guterres und der französische Präsident Emmanuel Macron gemeinsam die Wichtigkeit einer Anpassung des globalen Finanzsystems für das globale Umweltprogramm unterstrichen. So solle auch eine CO2-Schifffahrtsteuer anberaumt und in Erwägung gezogen werden. Emmanuel Macron will den privaten Sektor stärker in Sachen Umweltschutz an sich binden. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz bekräftigte die Unterstützung der Ukraine mit militärischen Gütern und Munitionslieferungen. Man werde helfen, solange wie nötig. Die Ukraine ist EU-Beitrittskandidat und möglicher NATO-Kandidat, jedoch nicht bis vor Ende des Krieges. Ungarn verstößt mit seinen absurden Asylverfahren, wonach in Botschaften wie Belgrad und Kiew Anträge zur Aufnahme gestellt werden müssen, gegen geltendes EU-Asylrecht. Aufnahmeberechtigt ist man bereits, wenn man im inländischen Raum Ungarns einen Asylantrag stellt. Entgegen ungarischer Verteilungspraxis. Vielen Dank.